vollzieht sich dieser Wandel. Nichts bleibt wie es war, doch das nur am Rande. Ehe für alle, nicht nur für Mann und Frau. Ein Personenbündnis beschreibt es nun genau. Biologisches Geschlecht, rassistisches Gebiet. Denn was man ist, wird heute gefühlt. Für die Freiheit wird Natur überwunden. Gesellschaft ohne Stamm und so die neue Kunde. Die Familie wird zerstört und alle machen mit. Kinderchaos in der Welt und Anarchie im Schritt. Politische Agenda, Naturkontra gefühlt. Der Einheitsmensch divers, das ausgemachte Ziel. Sie löschen das Familienbild, Vater, Mutter, Kind. Heteronormativität als Unrecht erkannt. Wer das negiert, wird aus dem Regenbogenland verbannt. Es soll nun gebären, wer gebären kann. Dabei soll sich nun probieren, endlich auf der Bahn. Gerechtigkeit gilt auch bei der Reproduktivität. Linke Politik der Identität. Die Familie wird zerstört. Und alle machen mit. Kinderchaos in der Welt und Anarchie im Schritt. Politische Agenda, Naturkontra Gefühl. Der Einheitsmensch divers, das ausgemachte Ziel. Naturkontra Gefühl, der Einheitsmensch.